Guten Abend. Jetzt haben wir das akademische Viertel erreicht und ich freue mich ganz herzlich, Mike Melzer anzumoderieren. Vorher möchte ich nochmal darauf hinweisen, jetzt auch wenn es jetzt zur späten Stunde schon schlägt, weiterhin unsere Hygieneregeln einzuhalten, also auf die Markierungen zu achten, aber vor allen Dingen auf den Abstand zu achten. Okay, so viel vorweg. Wie gesagt, ich freue mich ganz herzlich, Mike Melzer anzumoderieren zu einer Person, von der hier noch nicht so viel erzählt wurde, aber die, ich denke, ebenso wichtig ist wie das philosophische Quartett von Jörg Später vorgestellt, nämlich Bertolt Brecht. Die aufmerksamen Zuschauer hier werden vielleicht auch schon ein diverses Zitat hier im Saal gefunden haben, nur so viel vorweg. Und genau, Mike Melzer ist jetzt auch schon zum zweiten Mal hier, wenn ich mich richtig erinnere. Im ersten Jahr zur Kantine Marx warst du auch schon hier. Das ist sehr gut angekommen, ich erinnere mich noch. Mike Melzer ist Leiter der hiesigen Rosa-Luxemburg-Stiftungsarbeitskreis, wenn ich das so richtig ausspreche, und ist ein großer Unterstützer unseres Festivals. Und ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen und übergebe dir das Wort, Mike. Viel Spaß. Vielen Dank. Bevor ich beginne, vielleicht noch was. Das Programm ist jetzt nur ein kleiner Auszug und am Anfang habe ich dazu einen kleinen Exkurs zu der Freundschaft zwischen Walter Benjamin und Bertolt Brecht eingeschoben. Aber fangen wir erst mal an. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Eine Brecht-Lesung. An Walter Benjamin, der sich auf der Flucht vor Hitler entleibte. Ermattungstaktik war's, was dir behagte. Am Schachtisch sitzend in des Birnbaums Schatten. Der Feind, der dich von deinen Büchern jagte, lässt sich von unser einem nicht ermatten. So schrieb Bertolt Brecht im US-amerikanischen Exil in Santa Monica, nachdem er erfahren hatte, dass sein Freund und auch Lehrmeister sich das Leben genommen hatte. Aber vielleicht noch was wirklich zu der Freundschaft. Vor 3 Jahren hat die Akademie der Künste in Berlin sich einem Experiment gewagt, nämlich sie hat eine Ausstellung genau zu diesem Thema gemacht, was eigentlich sehr selten ist. Und aus dem Heft fand ich eine tolle Beschreibung auch dieses Bildes, welche ich euch nicht vorenthalten möchte. Herausragende Schachspieler waren sie wohl beide nicht. Bertolt Brecht und Walter Benjamin, das haben Forschungen ergeben, hatten zwar einen ungefähren Begriff von Eröffnungssystemen wie die französische Partie, wichen aber schnell vom Pfad der besten Züge ab. Brecht dabei angriffslustiger und risikofreudiger, allerdings auch schlampiger, Benjamin dagegen langsamer, bedächtiger, defensiver. Diese Verschiedenheit der beiden Männer, die sie für so viele Jahre freundschaftlich aneinander band, sie war auch sichtbar, wenn sie sich schweigend am Schachbrett gegenüber saßen. Soweit das Programmheft der Ausstellung. Vielleicht noch 2 Zitate von Zeitgenossen zu dieser Freundschaft. Theodor Adorno hielt davon nicht sehr viel, weil er schrieb mal an einen Freund, unter Brechts Einfluss treibt Benjamin nur dumme Dinge. Hannah Arendt hingegen, die über beide größere Essays geschrieben hat, hat in einem Vortrag im New Yorker Goethe-Institut 1968 allerdings Folgendes festgestellt. Die Freundschaft Benjamin Brecht ist einzigartig, weil in ihr der größte lebende deutsche Dichter mit dem bedeutendsten Kritiker der Zeit zusammenkam. Und es spricht für beide, dass sie es wussten. Soweit die Zeitzeugen. Vielleicht noch etwas, so drei Punkte, was diese Freundschaft ausmachte. Brecht hatte es am Anfang sehr schwer mit seiner Theatertheorie auch, aber auch mit seinen Stücken, fand immer Förderer. Allerdings war Walter Benjamin der allererste Kritiker, der über ihn und vor allen Dingen über sein episches Theater 1930 ein langes Essay schrieb, was allerdings erst viele Jahre später nach Beider Tod veröffentlicht wurde, da der Chefredakteur meinte, das wäre ja alles nur Affentheater. Es ging dabei übrigens um das Stück Mann ist Mann. Ebenfalls 1930 wollten beide ein Projekt starten, was durch eine gemeinsame Lektüre dazu führen sollte, dass sie Heidegger zertrümmern. Gut, größere Dinge kann man wahrscheinlich gar nicht angehen in diesen Jahren. Allerdings hatten sie noch eine schöne Idee. Dazu muss man allerdings wissen, Brecht war ein begnadeter Krimileser. Und wenn man teilweise seine Stücke sieht, weiß man, wo die interessanten Plots, die Aufbau von Spannung herkommt, nämlich aus seiner Lektüre von Kriminalromanen. Und so war er auch dran, einen eigenen zu schreiben. Zusammen mit Walter Benjamin im Herbst 1933. Brecht fixierte den Plot und Benjamin steuerte mit Fußnoten Ideen dazu. Es geht um eine Erpressung mit tödlichem Ausgang natürlich. Und dieses Manuskript wurde gefunden durch die Ausstellungsmacher von der oben genannten Ausstellung. Es führte dazu, dass ein heutiger Künstler, Steffen Thiemann, mit Holzschnitten eine Graphic Novel daraus machte. Sie heißt Mord im Fahrstuhlschacht, Tatsachenreihe von Bertolt Brecht und Walter Benjamin. So noch eine kleine Leseempfehlung sozusagen für danach. Aber kommen wir zu Brecht. Und am Anfang habe ich jetzt noch zwei Gedichte, wo er sich mit auch dem Verlust von Walter Benjamin beschäftigt. Und dann steigen wir in das Programm ein. Die Verlustliste. Flüchtend vom sinkenden Schiff, besteigend ein sinkendes, noch ist in Sicht kein neues, notiere ich auf einen kleinen Zettel die Namen derer, die nicht mehr um mich sind. Kleine Lehrerin aus der Arbeiterschaft, Margarete Steffin, mitten im Lehrkurs, erschöpft von der Flucht, hinsiechte und starb die Weise. So auch verließ mich der Widersprecher, vieles Wissende, Neues Suchende, Walter Benjamin. An die unübertretbare Grenze, müde der Verfolgung, legte er sich nieder. Nicht mehr aus dem Schlaf erwachte er. Und der stetige, des Lebens freudige Karl Koch, meist im Disput, merzte sich aus in dem stinkenden Rom, betrügend die eindringende SS. Und nichts höre ich mehr von Kaspar Neher, dem Maler. Könnte ich doch wenigstens ihn streichen von dieser Liste. Diese holte der Tod. Andere gingen weg von mir für des Lebens Notdurft oder Luxus. Ich, der Überlebende. Ich weiß natürlich, einzig durch Glück habe ich so viele Freunde überlebt. Aber heute Nacht im Traum hörte ich diese Freunde von mir sagen, die Stärkeren überleben. Und ich hasste mich. Sieh diese Stadt und sie ist kalt. Erinnere dich, wie lieblich sie war. Jetzt betrachte sie nicht mit deinem Herzen, sondern kalt. Und sage, sie ist alt. Komm mit mir nach Georgia, dort bauen wir halt eine neue Stadt. Wenn diese Stadt zu viele Steine hat, doch sie ist kalt. Erinnere dich, wie gut sie einst war. Jetzt betrachte sie nicht mit einem Herzen, sondern kalt. Und sage, sie ist alt. Komm mit mir nach Georgia, doch lass uns schauen nach neuen Frauen. Wenn diese Frauen wieder kalt ausschauen, dann bleiben wir nicht mehr da. Sieh deine Ansichten nach sie, sie sind alt. Erinnere dich, wie gut sie einst war. Jetzt betrachte sie nicht mit einem Herzen, sondern kalt. Und sage, sie sind alt. Komm mit mir nach Georgia. Doch wirst du sehen, gibt es neue Ideen. Wenn die Ideen wieder alt aussehen, dann bleiben wir nicht mehr, dann bleiben wir nicht mehr da. Die Literatur wird durchforscht werden. Für Martin Andersen Nexö, die auf goldene Stühle gesetzt sind zu schreiben, werden gefragt werden nach denen, die ihnen die Röcke webten. Nicht nach ihren erhabenen Gedanken werden ihre Bücher durchforscht werden, sondern irgendein beiläufiger Satz, der schließen lässt auf eine Eigenart derer, die Röcke webten, wird mit Interesse gelesen werden. Denn hier mag es sich um Züge der berühmten Ahnen handeln. Ganze Literaturen in erlesenen Ausdrücken verfasst, werden durchsucht werden nach Anzeichen, dass da auch Aufrührer gelebt haben, wo Unterdrückung war. Flehentliche Anrufe überirdischer Wesen werden beweisen, dass da Irdische über Irdischen gesessen sind. Köstliche Musik der Worte wird nur berichten, dass da für viele kein Essen war. Aber in jener Zeit werden gepriesen werden, die auf dem nackten Boden saßen zu schreiben, die unter den Niedrigen saßen, die bei den Kämpfern saßen, die von den Leiden der Niedrigen berichteten, die von den Taten der Kämpfer berichteten. Kunstvoll, in der edlen Sprache, vor dem Reserviert der Verherrlichung der Könige. Ihre Beschreibung der Missstände und ihre Aufrufe werden noch den Daumenabdruck der Niedrigen tragen. Denn diesen wurden sie übermittelt. Diese trugen sie weiter unter dem durchschwitzten Hemd durch die Kondone der Polizisten zu ihresgleichen. Ja, es wird eine Zeit geben, wo diese klugen und freundlichen, zornigen und hoffnungsvollen, die auf dem nackten Boden saßen zu schreiben, die umringt waren von Niedrigen und Kämpfern, öffentlich gepriesen werden. Vom armen BB. Ich, Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Wäldern. Meine Mutter trug mich in die Städte hinein, als ich in ihrem Leibe lag. Und die Kälte der Wälder wird in mir bis zu meinem Absterben sein. In der Asphaltstadt bin ich daheim. Von allem Anfang verschehen mit jedwem Sterbsakrament, mit Zeitung und Tabak und Branntwein, misstrauisch und faul und zufrieden am End. Ich bin zu den Leuten freundlich, ich setze einen steifen Hut auf nach ihrem Brauch, ich sage, es sind ganz besonders riechende Tiere und ich sage, es macht nichts, ich bin es auch.

Teppichweber von Kujan Bulak, Ehren Lenin. Oftmals wurde geehrt und ausgiebig der Genosse Lenin. Büsten gibt es und Standbilder, Städte werden nach ihm benannt und Kinder, Reden werden gehalten in vielerlei Sprachen, Versammlungen gibt es und Demonstrationen von Shanghai bis Chicago, Lenin zu ehren. So aber ehrten ihn die Teppichweber von Kujan Bulak, kleiner Ort im südlichsten Turkestan. 20 Teppichweber stehen dort abends, fiebergeschüttelt auf vom erblichen Webstuhl. Fieber geht um. Die Bahnstation ist erfüllt vom Summen der Stechmücken dicker Wolke, die sich erhebt aus dem Sumpf hinter dem alten Kamelfriedhof. Aber die Eisenbahn, die alle zwei Wochen Wasser und Rauch bringt, bringt eines Tages die Nachricht auch, dass der Tag der Ehrung des Genossen Lenin bevorsteht. Und es beschließen die Leute von Kujan Bulak, arme Leute, Teppichweber, dass dem Genossen Lenin auch in ihrer Ortschaft aufgestellt werde, die gipserne Büste. Als nun aber das Geld gesammelt wird für die Büste, stehen sie alle geschüttelt vom Fieber und zahlen ihre mühsam erworbenen Kopeken mit fliegenden Händen. Und der Rotarmist Stepa Gamaljew, der sorgsam Zählende und genau Schauende, sieht die Bereitschaft, Lenin zu ehren und freut sich. Aber er sieht auch die unsicheren Hände und er macht plötzlich den Vorschlag, mit dem Geld für die Büste Petroleum zu kaufen und es auf dem Sumpf zu gießen hinter dem alten Kamelfriedhof, von dem her die Stechmücken kommen, welche das Fieber erzeugen. So also das Fieber zu bekämpfen in Kujan Bulak, und zwar zu Ehren des gestorbenen, aber nicht zu vergessenen Genossen Lenin. Sie beschlossen es. An dem Tag der Ehrung trugen sie ihre zerbeulten Eimer, gefüllt mit dem schwarzen Petroleum, einer hinter dem anderen hinaus und begossen den Sumpf damit. So nützten sie sich, indem sie Lenin ehrten, und ehrten ihn, indem sie sich nützten, und hatten ihn also verstanden. Wir haben gehört, wie die Leute von Kujan Bulak Lenin ehrten. Als am Abend das Petroleum gekauft und ausgegossen über dem Sumpf war, stand ein Mann auf in der Versammlung und der verlangte, dass eine Tafel angebracht würde an der Bahnstation mit dem Bericht dieses Vorgangs, enthältend auch genau den geänderten Plan und den Eintausch der Leninbüste gegen die fiebervernichtende Tonne Petroleum. Und dies alles zu Ehren Lenins, und sie machten auch das noch und setzten die Tafel. Wie der Wind weht. Die Burschen, ehe sie ihre Mädchen legen, versichern sich und sie tun gut daran, ob sich die Lippen öffnen und die Brüste regen, damit sie wissen, was und wann, prüfend, wie alles steht, wie der Wind weht. Ihr Staatenlenker, wenn ihr Pläne schmiedet, stellt euch nicht furchtsam an, denn der darf nicht Kampf scheuen, der befriedet, drum immer prüfet, was und wann, auf die Straßen geht und seht, wie der Wind weht. Wenn so der Dichter führen und verführen in einem Atem nennt, als sei es eins, denkt er an Völker, die sich nicht recht rühren und wollen ihr Vergnügen, als wäre es keins. Der anachronistische Zug oder Freiheit und Demokratie. Frühling wurd's im deutschen Land, über Asch und Trümmerwand flog ein erstes Birkengrün, probweis, delikat und kühn, als vom Süden aus den Tälern herbewegte sich von Wählern pomphaft ein zerlumpter Zug, der zwei alte Tafeln trug. Mürbe war das Holz von Stichen und die Inschrift sehr verblichen und es war so etwas wie Freiheit und Democracy. Von den Kirchen kam Geläute, Kriegerwitwen, Fliegerbräute, Weiße, Zitterer, Hinkebein, offenen Maules stand's am Rhein. Und der Blinde frug den Tauben, was vorbeizog in den Stauben, hinter einem Aufruf, wie? Freiheit und Demokratie? Vornweg schritt ein Sattelkopf und er sang aus vollem Kropf, Allons enfants, God save the King und den Dollar, kling, kling, kling. Dann in Kuttenschritten zwei trugen eine Monstranz vorbei. Wurde die Kutte hochgerafft, sah hervor ein Stiefelschaft. Doch dem Kreuz dort auf dem Laken fehlen heute ein paar Haken. Da man mit den Zeiten lebt, sind die Haken überklebt. Drunter schritt dafür ein Pater, abgesandt vom heiligen Vater, welcher tief beunruhigt, wie man weiß, nach Osten blickt. Dicht darauf die Nichtvergesser, die für ihre langen Messer stampfend in geschlossenen Reihen laut nach einer Freinacht schreien. Ihre Gönner dann, die schnellen, grauen Herren von den Kartellen für die Rüstungsindustrie, Freiheit und Democracy. Einem impotenten Hahne gleichend stolzt ein Pangermane, pochend auf das freie Wort, es heißt Mord. Gleichen Tritts marschieren die Lehrer, Machtverehrer, Hirnverheerer, für das Recht, die deutsche Jugend zu erziehen zur schlechter Tugend. Folgend die Herrn Mediziner, Menschverächter, Nazidiener, fordernd, dass man ihnen buche, Kommunisten für Versuche. Drei Gelehrte, Ernst und Hager, Planer der Vergasungslager, fordern auch für die Chemie Freiheit und Demokratie. Dort die Stürmerredakteure sind besorgt, dass man sie höre und nicht etwa jetzt vergesse auf die Freiheit unserer Presse. Einige unserer besten Bürger, einst geschätzt als Judenbürger, jetzt verschrien, seht ihr hier schreiten, für das Recht der Minderheiten. Frühere Parlamentarier, in der Hitlerzeiten Aja, bietet sich als Anwalt an, schafft dem Tüchtgen freie Bahn. Und der schwarze Marketier sagt, befragt, ich marschiere auf Gedeih und auf Verderb für den freien Wettbewerb. Und der Richter dort zur Hetz schwenkt er frech ein alt Gesetz, lachend von der Hitlerei spricht er sich und alle frei. Künstler, Musiker, Dichterfürsten schreien nach Lorbeern und nach Würsten, all die Guten, die geschwind nun es nicht gewesen sind. Peitschen klatschen auf das Pflaster, die SS macht es für Zaster, aber Freiheit braucht auch sie, Freiheit und Democracy. Und die Hitlerfrauenschaft kommt, die Röcke hochgerafft, fischend mit gebräunter Wade nach des Erbfeinds Schokolade. Spitzel, Kraft durch Freudeweiber, Winterhelfer, Zeitungsschreiber, Steuerspinden, Zinseintreiber, deutsches Erbland Einverleiber, Blut und Dreck in Wahlverwandtschaft zog das durch die deutsche Landschaft, rülpste, kotzte, stank und schrie, Freiheit und Democracy. Und kam, berstend vor Gestank, endlich an die Isarbank, zu der Hauptstadt der Bewegung, Stadt der deutschen Grabsteinlegung. Informiert von den Gazetten, hungernd zwischen den Skeletten ihrer Häuser stand herum das verstörte Bürgertum. Und als der mephitische Zug durch den Schutt die Tafeln trug, traten aus dem braunen Haus schweigend sechs Gestalten aus. Und es kam der Zug zum Halten, neigten sich die sechs Gestalten und gesellten sich dem Zug, der die alten Tafeln trug. Und sie fuhren in sechs Karossen, alle sechs Parteigenossen, durch den Schutt und alles schrie, Freiheit und Democracy. Knochenhand am Peitschenknauf fährt die Unterdrückung auf. In einem Panzerkern fährt sie, dem Geschenk der Industrie. Groß begrüßt im rastigen Tank fährt der Aussatz, der scheint krank.

An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns. Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich. Wer verloren ist, kämpfe. Wer seine Lage erkannt hat, wie sollte der aufzuhalten sein? Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen. Und aus niemals wird heute noch. Da haben Sie einen Pickel. Aber meine Herren, ich muss doch endlich um Ruhe bitten. Sie sind doch nicht allein im Coupé. Jetzt drehen Sie hier dauernd vom Kaffee in Brasilien. Tja, meine Herren, ich frage Sie, was geht Sie der Kaffee in Brasilien an? Sehr richtig. Überhaupt nicht heute Sonntag. Aber wenn Sie von Kaffee nicht hören wollen, dann will ich doch was fragen. Brot essen Sie doch wohl, Herr Nachbar, was? Was sagen Sie da zu dem Weizen? Die sie in Amerika unsere Dampfkessel verfeuern. Na und die Baumwolle? Sehen Sie, wir brauchen ja gar nicht so viel Kaffee. Wir Deutschen sind ein sparsames Volk. Die Hauptsache ist, wir machen uns vom Ausland unabhängig. Wir müssten in Deutschland unseren Kaffee alleine anbauen, sehen Sie. Da wird in Rheinland so viel Wein gebaut. Dafür müssten wir Kaffee anbauen. Sehen Sie? Den Wein könnten wir auch in Frankreich kaufen. Und da wäre gleich Frieden in Europa, sehen Sie? Tja, wir beide, wir werden die Welt auch nicht ändern. Richtig! Sie werden die Welt nicht ändern. Und die Dame da wird sie auch nicht ändern. Und der Herr auch nicht. Und ein Unparteiischer wie Sie, schon lange nicht. Und dieser Herr hier, der wird die Welt auch nicht ändern. Dem gefällt sie ja so, wie sie ist. Und wer wird sie ändern? Die, denen sie nicht gefällt. Gott, Herz und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Weil Hunger und Verletzen vorwärts nicht vergessen. Sahen wir die Sonne scheinen auf die Straße, auf das Feld, konnten wir doch niemals meinen, dies sei unsere wahre Welt. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Denn wir wissen, dass ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts und nicht vergessen, unsere Straße und unser Feld. Vorwärts und nicht vergessen, welche Straße ist die Straße, welches Feld ist die Welt. Orges Wunschliste. Von den Freuden, die nicht abgewogenen, von den Häuten, die nicht abgezogenen, von den Geschichten, die unverständlichen, von den Ratschlägen, die unverwendlichen, von den Mädchen, die neuen, von den Weibern, die ungetreuen, von den Orgasmen, die ungleichzeitigen, von den Feindschaften, die beiderseitigen, von den Aufenthalten, die vergänglichen, von den Abschieden, die unterschwänglichen, von den Künsten, die unverwertlichen, von den Lehrern, die beerdlichen, von den Genüssen, die aussprechlichen, von den Zielen, die nebensächlichen, von den Feinden, die empfindlichen, von den Freunden, die kindlichen, von den Farben, die rote, von den Botschaften, der Bote, von den Elementen das Feuer, von den Göttern das Ungeheuer, von den Untergehenden die Lober, von den Jahreszeiten der Oktober, von den Leben die Hellen, von den Toten die Schnellen. Ich benötige keinen Grabstein, Aber wenn ihr einen für mich benötigt, wünschte ich, es stünde darauf, er hat Vorschläge gemacht, wir haben sie angenommen. Durch eine solche Inschrift wären wir beide geehrt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mir wurde vor uns noch zugeflüstert, dass das Buch dieser Krimi hier im Haus kopiert und aushängt. Also wer sich damit beschäftigen wird, einfach mal auf die Spurensuche begeben. Vielen Dank, Mike. Ich fand es wirklich sehr schön. Du hattest dir gewünscht, wenn es noch sowas wie eine Diskussion geben soll, dann lieber in einer kleinen Runde und nicht mehr jetzt das so ausufern lassen. Und so viel dazu. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche mir nochmal einen Applaus für Mike. Danke. Vielleicht, was mir gerade noch einfällt, weil ich vor uns vom letzten Vortrag, was mir dazu einfiel, da kam am Schluss die Frage, was Walter Benjamin und Siegfried Krakauer, wie sie sich dem Kino genähert hat. Übrigens ein Beispiel, wie Brecht sich dem Kino genähert haben, haben wir hier gesehen. Der Film Coole Wampe, das zweite Filmprojekt, seine Drei-Groschen-Oper zu verfilmen, ist ohne sein Zutun zwar entstanden, aber er hat diesen Film eigentlich gehasst wie die Pest und hat deswegen dann einen Drei-Groschen-Roman geschrieben, um einfach darauf zu reagieren. Aber dazu fiel mir eine kleine Story ein. Brecht und Hanns Eisler waren sehr eng befreundet mit Charlie Chaplin. Und dieser hatte zu seiner Premiere Modern Times, also moderne Zeiten, zu seinem Film 1938 die beiden eingeladen. Und wer sich den Film ein bisschen kennt, irgendwo gibt es eine Szene in dem Film, wo ein Unternehmer in Zeiten der Depression sozusagen aus dem Fenster springt. Na, und da war nur die große Präsenz in New York, nee, in Los Angeles da, die ganzen großen Unternehmer und alle waren bedrückt. Nur ganz hinten in der letzten Reihe saßen drei Leute, die schütteten sich aus vor Lachen. Vielleicht auch das Beispiel, was Kunst eben auch kann. Und die drei waren Brecht, Eisler und Chaplin, die sich sehr eng befreundet hatten. Und genau, vielleicht nur so eine kleine Anekdote am Rande. Wie gesagt, wenn auch jemand fragen oder sich ein bisschen auseinandersetzen will mit Brecht, ich bin da im kleineren bereit. Jetzt habe ich mir selber das Mikro abgeschalten, auch sehr gut. Danke nochmal. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Morgen geht es dann weiter, 11 Uhr, zur gleichen Zeit. Und holt euch gerne noch ein Getränk an der Bar und lasst den Abend ausklingen.